1b. Hanna unterhält sich mit ihrem Chef über das Fernsehprogramm. Welche Sendungen hat Hanna gesehen, welche ihr Chef? Hören Sie und kreuzen Sie an. Na, Frau Weber, hatten Sie gestern einen netten Abend? Oh ja, sehr. Gestern kam im Fernsehen ein wirklich hochinteressanter Film. Sie wissen ja, ich liebe das Meer. Und hier hatte ein Tierfilmer unglaubliche Aufnahmen von Walen gemacht. Und er hat Fische gefilmt, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe. Ach ja, richtig. In diese Doku habe ich auch kurz reingeschaut. Aber ich bin dann doch lieber bei dem Krimi geblieben. Das war recht spannend und spielte noch dazu in einer Stadt, in der ich mal ein paar Jahre gelebt habe. Das war nett, all die Orte wiederzusehen. Das kann ich mir vorstellen. Ich habe dann später noch einen Teil von der anderen Dokumentation gesehen, in der es um die Folgen von extremen Wetterlagen ging. Das Thema ist ja wirklich aktuell. Dann hatten Sie ja gestern einen sehr wissenschaftlichen Abend. Ja, bei solchen Sendungen kann ich am besten entspannen.